Traum. Auf den Dächern dieser Stadt, wo mein Herz zur Musik endlich wieder so eine Nacht. Siehst du das Flimmern in der Luft, spürst du das Knistern auf der Haut? Kleine Herzchen stellen sich auf, schmeckt links und singen fort. Auf den Dächern dieser Stadt, wo mein Herz zur Musik endlich wieder so eine Nacht. Thank you.